ein halbes Schlaf für mich. Ich hab geglaubt, ich werd nicht leben können ohne dich. Ich glaub, dein Leben wurde dich und dir, das ist das Recht. Und ohne dich zu untergehen. Kita, Tulanda, Kastanle, Iskida, Kastanle.